Hallo, ihr seid bei Herzblut freier Szene in der Berliner Runde und ihr habt eingeschaltet den Sender Freie Radios Berlin Brandenburg auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 in Potsdam oder ihr hört es im Stream unter fr-bb.org, das steht für Freie Radios Berlin Brandenburg. So, damit haben wir die ganzen Senderkennungen schon einmal durch. Das wird nämlich hier alles per Hand noch vorgestellt. Und ich bin begeistert, am anderen Ende des Mikrofons einen Gast zu haben. Theodora, hallo! Hallo Marco, ich bin auch begeistert und ich danke vielmals für diese Möglichkeit, bei eurem Radiosender dabei zu sein. Ja, schön. Wir haben dich eingeladen, um ein bisschen über angewandte Improvisation zu reden. Aber vorher haben wir die Rubrik Rückschau. Da geht es darum, was wir im letzten Monat gesehen haben. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe nichts gesehen. Wie ist es bei dir gewesen? Ja, ich habe tatsächlich was ganz Spannendes gesehen im Rahmen der Impro Embassy Reihe. Das ist in unserem alten schönen Theater Ratibor und es war ein Format namens Nerds, Weirds and Freaks. Und das Spannende ist, dass nur solche Charaktere von den Impro-Darstellern dargestellt werden. Da war Imbert Laurie, Leo White und ein französischer Gast. Und was mich begeisterte, ist, dass es eine enge Charakterkategorie, ne? Aber da kann man verschiedene Variationen sehen. Und das war sehr schön. Ja, glaube ich gern. So eng ist die, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich meine, gut, ich bin jetzt selber ein Nerd und meine Nerd-Definition ist ja etwas weiter im Sinne von, es sind jetzt nicht nur Computerleute, sondern eigentlich alle, die sich, also mit dem schönen deutschen Wort Fachidioten, was jetzt positiv gemeint ist, also in so ein Thema so reingeworfen haben. Ja, also du hast eigentlich recht. Es gab eine Definition an der schwarzen Tafel im Ratibo sozusagen, aber Lee sagte eigentlich, diese Definition ist sehr, sehr breit und heutzutage haben wir festgestellt, das Publikum ist es sogar gut, sich als Nerd auf einem Bereich sozusagen in Anführungsstrichen zu schimpfen. Und da hast du recht, es gibt viele Varianten. Für mich war das Spannende nicht die Einschränkung, sondern dass man auf diesem Gebiet so viel sehen kann und so was Spannendes ist. Also es ist auch im Publikum, das war sehr internationales Publikum, wie du dir das vorstellen kannst bei Impro Embassy. Und ich wurde mehrmals gefragt, ob ich als Impro-Mensch mich selber mit diesen drei Kategorien identifizieren kann. Und meine Antwort war, ja, solche Facetten kann ich auf jeden Fall entdecken, ja, in mir selber. Ja, da, also gerade Freaks und Weirds oder Weirdos. Ja. Ich glaube, das hat ja auch so eine kulturelle Änderung eigentlich in der Wahrnehmung gehabt, dass es früher negativer oder positiv nur in dieser kleinen Szene gewesen ist. Und inzwischen hat das eine Transformation zu eigentlich eher positiven Begriffen. Zumindest, man muss sich halt nicht mehr verteidigen, dass man halt so ein bisschen anders ist, sondern die Freiheit in der Gesellschaft ist da ein bisschen größer geworden. Ja, ich denke, es ist auch so ein bisschen diese Flip the Script. Also das, was du sagst, früher war das die Vorstellung oder die Identität von solchen Leuten so, aber jetzt hat sich das gedreht. Und solche Leute oder solche Charaktere sind einerseits spannend und andererseits sind die Leute neugierig, ah, ich bin manchmal auch so. Mhm. Oder ah, das kenne ich, mein Freund ist eben so. Ne? Dass man da so achtsamer wird über solche Facetten in einem selber. Und ich finde, dass die Leute sogar neugierig sind. Na, einfach, was steckt denn hinter diesen Leuten? Oder was mögen sie, was lieben sie? Also das finde ich spannend. Ja, also klingt wirklich auch ganz fantastisch und sind natürlich großartige Spieler, aber das ist ja bei der Impro-Embassy eigentlich immer gegeben, Da kann man blind hingehen und das ist super. Ja. Toll, na dann steigen wir mal ins Hauptthema ein, angewandte Improvisation. Und als erstes, finde ich, steht natürlich die Sache, dass wir über dich mal etwas hören wollen. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also ich komme ursprünglich aus einem fernen Land namens Bulgarien, aus Sofia, und bin aber, also summa summarum, 30 Jahre in Berlin. Ansonsten von Haus aus bin ich Germanistin, Linguistin, Pädagogin und Kommunikationswissenschaftlerin. Das ist jetzt das, was ich studiert habe, alles. Und derzeit arbeite ich als Coach und bin aber tatsächlich eine leidenschaftliche Impro-Darstellerin. Also über 20 Jahre verbinden mich mit dem Improvisationstheater. Ich habe auch lange Zeit im Bühnenrausch mit der Gruppe Die Unverhofften auf der Bühne gestanden. Und seitdem kann ich mich gar nicht von der Welt des Improvisationstheaters trennen. Das ist praktisch Herzensangelegenheit, tatsächlich Leidenschaft. Und ja, und deswegen haben sich meine Welten, nämlich die Welt des Coachings und der Beraterin mit der Welt des Improvisationstheaters, richtig so gekreuzt. Und ja, also ansonsten, wie gesagt, über 20 Jahre Spiel- und Bühnenerfahrung. Im Bühnenrausch bin ich sehr oft auf der Bühne und auch im Theater Varia Vineta in Pankow bei verschiedenen Impro-Formaten. Ja. Mhm. Ja, wir kennen uns da ja auch schon ganz lange aus der Berliner Impro-Szene. Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, Makro ist im Publikum. Da müssen wir aufpassen, wie wir spielen. Oh ja, also das ist immer, wenn da jemand reinflüstert, Marco sitzt im Publikum. Ja, tatsächlich, das ist echt ein blödes Ding, wenn man irgendwie auch Artikel schreibt, dann macht es Leute sofort nervös, weil also das ist, dabei ist, wir sind doch total wohlwollend, also es gibt kein besseres Publikum als Impro-Spieler da drin, aber gleichzeitig wissen die natürlich auch, mit welchen Tricks da gerade so gearbeitet wird. Ich glaube, das ist seltsam. Ja, du sagst es auf jeden Fall. Da muss man, okay, das war jetzt das oder das war jetzt Support oder er hat, ne, es ist spannend, ne, immer so mit einer anderen Brille auf die Bühne zu gucken. Mhm. Ja, aber natürlich. Die erste Frage, die für mich da gleich war, du sagst, du hast jetzt Arbeit und Hobby oder Impro-Theater verbunden. Was sind denn für dich Gemeinsamkeiten zwischen Beratung und Impro-Theater, die so gleich als erstes einen so anspringen? Naja, es ist eine super Frage, weil diese Beziehung, die entstand organisch. Am Anfang habe ich das nicht bewusst gemacht, aber ich habe bemerkt, dass ich in bestimmten Situationen tatsächlich diese Methoden unbewusst nutze. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Coachee sitze, es ist das A und O, dass man zuerst die Welt oder die Sichtweise des Coaches akzeptiert. Das heißt, dass man praktisch dieses Prinzip vom Improvisationstheater Yes and anwendet. Ne? Dass man sagt, okay, ich akzeptiere das, was als Angebot von meinem Gegenüber kommt, ohne es zu werten und ohne es zu frisieren oder ohne es zu verbiegen. Ne? Und selbst beim ganzen Prozess geht es darum, praktisch Sachen zu akzeptieren und zu integrieren und einen passenden Rahmen, das heißt dieses End, zu entwickeln. Ne? Es gibt zwar diesen passiven, in Anführungsstrichen, Teil der Akzeptanz, und dann aber auch den aktiven Teil der Schöpfung. Und das finde ich in einem solchen Prozess im Arbeitsalltag super wichtig, na, dass man sagt, ja, Und, oder ich kann auch ein anderes Beispiel geben in der Personalberatung, als ich ziemlich früh das beobachtet habe, kam einmal mein Kollege zu mir und sagte, ja, wir haben ein ganz neues Projekt, haben wir noch nie gemacht, aber sehr spannend und du machst das, das und das und dann kamen irgendwelche Verantwortlichkeiten, die ich tatsächlich noch nie im Leben gemacht hatte und ich habe so sofort so was Kurzes so nach dem Motto zu sagen, ja, aber das habe ich nicht gemacht und das war so ganz kurz und auf einmal sagte ich, spannend, erzähle mehr darüber. Also da war auch das sehr schnell gewechselt zu diesem Yes-End. Ja, beziehungsweise dem Au ja, also dass man erstmal sich reinstürzt, nicht blocken, sondern erleben. Ja, absolut. Mhm. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ja, finde ich immer interessant, dass Impro ja eigentlich durchs ganze Leben irgendwie begleitet. Also dass es ja eine Philosophie mehr ist, als jetzt nur eine Art und Weise, auf der Bühne was zu machen. Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Es ist auch eine, wie du selber sagst, Einstellung. Ne? Also es ist spannend, wenn ich zum Beispiel in einem Teammeeting bin und ich komme mit der Einstellung, lass den anderen gut aussehen. Ne? Also es ist auch ein weiteres Grundprinzip des Improvisationstheaters. Ne? Es ist eine andere Einstellung, als wenn ich neutral reinkomme und sage, ja, ich gucke und ich stelle meine Sachen dar, aber was die anderen machen, ist nicht so wichtig. Oder ich will mich wirklich gut präsentieren und mit den anderen konkurrieren. Das ist eine ganz andere Einstellung, als wenn ich jetzt dieses Grundprinzip vom Improvisationstheater nutze und sage, okay, ich lasse die anderen gut ausschauen und ich hoffe oder ich vertraue darauf, dass sie mich auch gut ausschauen lassen, dann bin ich offener und kreativer und auch innovativer. Ne? Und diese Sachen sind auch tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass wenn man also diese Prinzipien auch in einer Gruppendynamik anwendet, außerhalb der Bühne, dass die Ergebnisse viel besser sind und das Wohlbefinden der Teilnehmer auch steigt und somit auch praktisch alle Akteure gewinnen. Ja, das ist auch so ein Beispiel, wie kann man beides verbinden und wie du selber sagst, also da sind Prinzipien, die uns nicht nur im Business-Alltag, sondern auch im Leben auch so begleiten. Ja. Ja, interessant finde ich da auch wiederum, dass ja ganz oft für so Karriereschritte und so eher der Egoismus im Zentrum steht. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem Impro-Ansatz. Also, dass es da mehr um das Team geht. Was sagst du denn Leuten, die immer erstmal an sich und das eigene Fortkommen denken? Ja, das ist ein super Thema. Also ich freue mich wirklich, dass du dieses Thema ansprichst, denn es ist immer zu beobachten, auch in unserer Gesellschaft, ich sage ganz mutig, in der Gesellschaft des krassen Materialismus oder des krassen Kapitalismus, ohne jetzt politisch wertend zu sein, es ist tatsächlich so, dass viele Leute denken, okay, wenn ich mein eigenes Süppchen koche und wenn ich das Süppchen gut gekocht habe, dann habe ich eine Medaille gewonnen. Und solchen Leuten sage ich einfach, das Ganze etwas nachhaltiger zu betrachten oder auf längere Sicht. Ich sage solchen Leuten, dass sie haben eine gemeinsame Szene. Beim Impro sagt man, nicht nur den anderen gut aussehen lassen, sondern es geht nicht um dich als Akteur, um deine Ideen, sondern um die Szene, dass die Szene nicht versagt. Und dann bei solchen Leuten sage ich, ich lenke den Fokus, was ist das Gemeinsame, was man erreichen möchte und wie ist der Einfluss auf das Ganze? Na? Weil, wie du richtig sagst, sehr oft ist es so, okay, ich habe meine Ziele, ich will meins erreichen, aber wie wirkt sich das auf das Ganze? Das ist meine Frage in solchen Fällen. Und dasselbe ist beim Improvisationstheater, das kennst du viel besser als ich, wenn jemand versucht, immer seine Idee durchzudrücken, kann es passieren, dass die anderen nicht mitkommen und die Szene versagt. Und dann vielleicht habe ich die super Idee, aber ich spiele eine schlechte Szene am Ende. Und dann ist es egal, wie gut meine Idee am Anfang war. Ne? Ja, und das genau mit gut und weniger gut sind ja auch dann im Bereich der Wertungen, die sowieso sehr individuell sind. Ganz genau. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Also du bist jetzt als Coach kommst du quasi in so Problemfälle rein oder guckst du schon, dass du Leuten vorher was beibringst, damit Probleme nicht entstehen, oder ist es beides? Naja, es ist so, dass es gibt viele Coaches oder Gruppen, also ich arbeite auch mit Gruppen und meistens ist es so, dass entweder, also als konkretes Beispiel, jemand kommt und sagt, okay, also kann man ganz, ganz konkret das machen, ich habe bis jetzt und jetzt das und das gemacht, wenn es jetzt im Bereich Beruf ist und ich will was ganz anderes machen. Ich weiß nicht, was genau, und ich möchte jetzt einen Plan entwickeln und alles Mögliche durchanalysieren, durchstrukturieren, und ich möchte einen konkreten Plan, damit ich ganz genau dieses Ziel erreiche. Punkt. Na? Und oft ist es so, dass die Leute so oft vorher analysieren und reflektieren und also versuchen durch Reflexion und Plan und durch eine lineare Bewegung an das Ziel zu kommen. Und ich ermutige also praktisch das Gegenüber, den Coachee, es kann auch eine Gruppe sein, dass man tatsächlich, es ist gut, eine Vision zu haben, na? Es ist gut, die Grundrichtung zu wissen, aber letztendlich der Weg ist nicht durch die Analyse und Reflexion, sondern durchs Machen. Also ich ermutige, kleine Experimente in die Richtung zu unternehmen und zu gucken, was ist das Feedback, ne? Weil das ist bei Impro auch so, dass ich einen kleinen Schritt mache, einen kleinen Zug um Zug, ne? Das kennen wir, kleinen Zug, und wir gucken, was das Feedback ist, was die Angebote meines Spielpartners, der Situation und des Publikums sind, und dann justiere ich das nach und erfahre ich, was mein nächster Schritt ist. Wir sagen, ich muss nicht alles Mögliche im Voraus wissen als Person oder als Gruppe, um an ein bestimmtes Ziel zu gelangen, sondern ich mache das zusammen, also mit den Ressourcen, die gerade da sind, mit den Leuten, die gerade da sind, und ich muss nicht alles wissen, weil ich kriege während des Prozesses viele Antworten. Ja? Und deswegen ermutige ich, also ich motiviere Leute einfach, sich dessen bewusst zu sein, okay, ich möchte mich nicht an meinem Plan binden, 100%, sondern ich kenne die Grundrichtung, und ich möchte mich nicht an ein Ziel 100% binden, sondern ich weiß auch ungefähr, wo ich hin will, aber den Prozess fange ich an durchs Machen. Also ich erfahre den Weg durchs Machen, durch diese Experimente, die in der Fachliteratur Dirty Experiments heißen, nicht weil sie schmutzig oder unerlaubt sind, sondern weil sie sehr viel Mut erfordern. Das ist dasselbe wie beim Improvisationstheater. Also to take some risk, also ein bisschen Risikofreude und Offenheit, also dieses Yes and. Und zugleich aber auch ist eine experimentelle Natur, weil ich habe ein Angebot kleines in meine Richtung und ich weiß nicht, wie das Leben antwortet. Es kann sein, dass das Leben sagt, oh super, oder nein, dann lerne ich und ich habe ein weiteres Angebot. Und meine Aufgabe ist es, erstmal das Bewusstsein, sich von diesen festen, angewohnten Art und Weise loszulösen und sich zu erlauben, einfach diese kleinen Experimente durchzuführen und so Antworten zu bekommen. Das heißt also, durch das Tun und durch das Reflektieren viele Aha-Momente zu haben, um weiterzugehen und wie ich weitergehe, anstatt alles am Anfang durchzustrukturieren, durchzuanalysieren bis ins letzte Detail und dann einfach enttäuscht zu werden durch Probleme oder durch Blocks, ne, und einfach zu verharren. Ne? Weil jeder kennt das, ich auch, ne, dass wir immer einen Plan haben oder eine Idee, wie was laufen soll. Ja? Und in unserer Gesellschaft, sage ich mal, auch insbesondere in den Industrieländern, haben wir so eine Fehlerkultur, entweder bist du perfekt und präzise oder du bist gar nicht. Ja, und ich befreie den Coachee von diesem Plan, um nicht planlos zu sein, aber einfach diese Offenheit zu haben. Ja? Auch durch das Experimentieren, was anderes zu erfahren und zu gucken, okay, wie machbar ist das und wie sehr spricht mich das an in puncto dessen, was ich möchte. Ja? Und je nachdem kann man sich dann nachjustieren und wie gesagt, das ist nicht lineare Sachen, sondern es ist zirkulär und ich kann sehr oft auch so große Aha-Erlebnisse kriegen und sagen, oh, gucke mal, das ist jetzt ganz anders, ich mache es ganz anders und trotzdem führt mich das zu meinem Ziel. Ja, ich finde das auch ganz spannend, also gerade was ich mir sehr schwierig vorstelle, Leute, die sehr viel Kontrolle brauchen und haben wollen, davon zu überzeugen, dass man Kontrolle abgeben kann und trotzdem ganz viel Kontrolle dabei behält. Also, dass es überhaupt nicht schlimm ist, keinen Plan zu haben, solange man immer in der Lage ist, flexibel weiterzugehen und irgendwie eng am Entstehungsprozess dabei zu sein. Mhm. Also das kannst du laut sagen. Also ich erlebe das oft und am Anfang, da ich selber auch jemand gewesen bin, sage ich ganz mutig, der auch diesen Hang zur Kontrolle und einfach zum, also ich bin auch so ein Mensch, der, also ich bin ruhig, wenn ich weiß, also wie eine Klaviatur am Piano alles bespielen kann. Nun, das stimmt und ich denke, dass bei solchen, also Menschentypen, es ganz hilfreich ist, die Grundprinzipien des Improvisationstheaters, diese Impro-Spiele, die wir mit dir sehr gut kennen, praktisch zu praktizieren und tatsächlich in einer verspielten, interaktiven, lustigen Atmosphäre zu erleben, dass es manchmal, ja, ich mache den Fehler, aber ich mache weiter. Ne? Also einfach Scheiter-Heiter kommt auch als Grundprinzip des Improvisationstheaters, was nicht heißt, okay, ich mache tausende Fehler und das ist gut so, sondern wenn ich einen Fehler mache, ich mache weiter und ich kann diesen Fehler irgendwie integrieren und von ihm lernen, aber dabei habe ich auch Spaß. Und dadurch, dass diese Übungen beim Impro-Theater immer wieder einen damit konfrontieren, in einer sehr angenehmen und lustigen Weise, weil es gibt keine Übung, die immer so verläuft, selbst bei sehr, sehr erfahrenen Impro-Darstellern, dass man nie den Fehler macht, sondern manche Impro-Übungen sind sogar daraus ausgerichtet, Fehler zu machen, oft, und weiter zu praktisch achtsam zu bleiben und zu machen, die sind darauf richtig ausgerichtet. Da ist eigentlich dieser Fehler eingeplant, aber das Lustige ist, ich mache weiter oder ich lache drüber. Na, und wenn man das oft macht, oft genug, merkt man tatsächlich, dass man eine Freiheit erlangt, tatsächlich durch dieses wiederholte Machen, Lachen über Fehler und so weiter. Irgendwann wird man befreit. Am Anfang ärgert man sich und man sagt, oh, ich muss jetzt aufpassen. Aber irgendwann merkt man, nee, komm. Also die anderen machen es auch so und es geht auch weiter. Ich werde unterstützt und von daher ist es tatsächlich, das hast du sehr gut gesagt, die Leute haben beim Impro einen geschützten Raum, in dem sie diese Erfahrung machen können, tatsächlich. Zu sagen, okay, ich habe Fehler gemacht, ich war nicht perfekt, aber irgendwie ging es weiter oder irgendwie bin ich drüber hinweg. Oder es, ich weiß, dass ich einen Fehler mache, gerade bei dieser Übung, aber ich ärgere mich nicht drüber, weil letztendlich, ich mache die Erfahrung und das ist sehr, sehr wichtig bei solchen Leuten, diese Erfahrung zu machen. Ja. Also ja? Sehe ich auch so, dass man kann das gar nicht, wenn man nur drüber redet oder nur dieses Schlagwort, wir brauchen eine bessere Fehlerkultur, das hilft überhaupt nicht weiter. Man muss es tatsächlich mal spielerisch erfahren. Das macht so einen Unterschied. Und was du sagst, dass also Fehler richtig intendiert sind bei den Spielern, bei den Spielen ist es meines Erachtens interessant, dass solange kein Fehler passiert, es auch noch gar nicht unterhaltsam ist. Man merkt also erst, dass der Spaß und die Freude und dieses offene damit umgehen kommt erst, wenn Sachen nicht klappen. Und dann eine Strategie dazu zu haben, ist super. Mhm. Also ich hatte auch ganz kurz nur als Feedback auch von meinem ersten Kurs von vielen Teilnehmern, dass sie gesagt haben, der Kurs hat mir viel gebracht, weil ich einen Raum hatte, wo ich erfahren durfte, dass Fehler machen ist nicht dramatisch, dass immer wieder wiederholt wurde, the stage is a safe place. Also die Bühne ist ein sicherer Ort, das habe ich immer wiederholt, wenn ich merkte, okay, jemand blockiert oder sagt, nee, es ist nicht perfekt genug. Immer wieder, okay, the stage is a safe place. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, wirklich nicht, wie du sagst, durch Worte, sondern nach dem Motto, ja, du bist willkommen, Fehler zu machen, sondern es auch zu erfahren, was es bedeutet, wenn ich mich davon befreie, wie werde ich dann? Da werde ich freier, mein Wohlbefinden ist anders, ich bin anders mutig, im Sinne von mutiger, ich übernehme Risks und ich bin fokussiert auf den Prozess des Erschaffens, mehr als, oh, ich kann was falsch machen. Wie viel Raum nimmt denn bei dir so eine Übung ein und danach das Reflektieren über die, ja, die Sachen, die man aus der Übung rauszieht? Ja, es ist so, dass ich zuerst die Übungen mache, ich mache das nicht Übung, dann gleich Reflexion, sondern ich mache so eine Serie, die ich so aufbaue, dass sich allmählich, sagen wir mal, steigert und ineinander wächst. Ne? Und letztendlich am Ende gibt es, also von der Zeit her ist es so, dass das Interaktive, das Üben, ist es mehr als zwei Drittel, weil mir ist es wichtig, dass jemand das erfährt, dass die Erfahrung das Interaktive im Vordergrund stellt und dann tatsächlich eine Feedbackrunde gibt. Die Leute sind auch sehr, sehr neugierig, dass sie immer fragen, okay, das habe ich gemacht. Du kennst es selber, manchmal gibt es so Übungen, die einen richtig dazu bringen, sich ein bisschen nicht zum Kasper zu machen, aber auch so richtig mutig zu sein, manche Sachen zu machen, die man nicht jeden Tag macht. Und dann fragen die Leute, wozu ist das gut? Na, wozu macht man diese Übung? Und dann nehme ich mir schon Zeit, auch zwischendurch Sachen kurz zu erklären. Na, wozu mache ich diese Übung? Warum muss ich jetzt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, um die Runde straflaufen? Es ist keine Straflaufen, aber das ist auch dieses, um den Fehler zu akzeptieren und einfach darüber zu lachen. Das heißt, für mich im Vordergrund steht erstmal sich einlassen auf die Übungen. Die erkläre ich auch sehr gut, was dabei wichtig ist bei dem Ausführen. Und die Reflexion ist, wie gesagt, wenn man das so jetzt grob, das ist eher so 70-30%. Aber wie gesagt, das ist auch sehr individuell. Ne? Weil es kann sein, dass jemand mittendrin fragt, ja, was ist dabei wichtig oder wie soll man das machen? Wozu ist das wichtig? Das kann auch passieren, dass jemand zwischendurch fragt. Deswegen sage ich das eher so als ganz grobe Richtlinie. Ich finde das auch interessant, wie unterschiedlich da manchmal Gruppen sind oder auch einzelne Personen. Gerade bei diesem, in so einer Gruppe, wo es also eine Übung geht, wenn man einen Fehler macht, muss man außen rumlaufen oder darf. Und der oder diejenige entscheidet aber selber, wann es ein Fehler ist, da merkt man relativ schnell, dass manche Leute akzeptieren, einen Fehler zu haben und andere das für sich noch gar nicht akzeptieren erstmal. Und selbst wenn es total offensichtlich ist, dass das für alle anderen Fehler ist, für die Person dann halt nicht. Und dann kann man auch mittendrin vielleicht mal schon nochmal drüber reden, warum ist das so, ohne das jetzt zu werten, so. Ja, absolut. Also das ist wirklich, also ich sehe, also du hast, als ob du wirklich etwas beschrieben hast, was ich erlebt habe. Gerade bei dieser Übung gibt es zum Beispiel in einer Gruppe Leute, die sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, dann laufen sie drumherum und lachen. Oder sie laufen und sind sehr konzentriert, ich überlege, wie ich das nächstes Mal gut mache. Das kann man richtig beobachten. Und es gibt Leute, die machen einen Fehler, wundern sich, also zumindest nach außen, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was los ist und bleiben. im Kreis. Und dann sage ich auch so mit einem Lächeln natürlich, und ich mache so ein Zeichen, bitte hier rumlaufen, und da stehen die Leute trotzdem, sie bleiben im Kreis, und dann die anderen Leute von der Gruppe sagen, du musst um den Kreis hier rumlaufen. Und da fragt die Person, aber warum? Naja, weil du das falsch gemacht hast. Und die Person beginnt, ja, ich habe es einfach nur auf der anderen Seite gemacht, das ist aber nicht so schlimm. Und dann beginnt so eine kleine Diskussion. Das ist wirklich sehr spannend, wie unterschiedlich die Leute auf sowas reagieren. Ne? Und meine Reaktion ist dabei, die Leute dazu zu animieren, dass alle um den Kreis laufen, weil es ist lustiger. Es ist einfach, irgendwann mal merken sie, dass es lustig ist. Ne? Und dann beginnen sie alleine, jetzt muss ich um den Kreis herumlaufen, dass sie beginnen wirklich wahrzunehmen, das ist keine Strafe so in diesem Sinne, es ist keine Strafe, okay, du hast was falsch gemacht, sondern es ist part of the play, es ist diese Verspieltheit, die mehr in den Vordergrund rückt, als diese, jetzt habe ich was falsch gemacht und ich werde gebrandmarkt, es ist irgendwie, irgendwann, weil alle sehen, okay, alle machen diese Fehler und alle laufen um den Kreis herum und dabei lachen die und manchmal läuft fast die ganze Gruppe um den Kreis, ne? Weil die oft die Fehler machen, wenn die Geschwindigkeit hoch ist und dann kommt dieses Element des Spiels. Also einfach die Sachen nicht so übertrieben ernst zu nehmen. Ne? Das wird dann entschärft. Und ich glaube, wenn man das auf eine Situation im Teammeeting zum Beispiel überträgt, dass man jetzt ein ernsthaftes Thema anspricht als Führungskraft, aber wenn man das verkrampft macht, sind die Mitarbeiter zwar dabei, aber die sind zu. Also die sind eher verängstigt und sind nicht konstruktiv bei der Sache. Aber wenn man sagt, okay, ich erlaube eine Kultur des Fehlermachens und gucken, wie wir aus diesen Fehlern was lernen oder wie wir das praktisch so nutzen, dass wir das Ganze entkrampfen und gucken, wo sind die Ressourcen, nicht wo die Fehler sind. Das finde ich, ist die spannende Geschichte und das, also dieses, das Element des Spiels finde ich sehr wichtig, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Nicht im Sinne von, es ist nicht seriös, sondern es ist eine Freiheit. Es entbindet mich von einer verkrusteten Position, um zu gucken, was ist denn eine bessere Position für die Situation und für meinen Partner. Und vielleicht für mich auch. Ja, also tatsächlich glaube ich auch, dass die Gruppe als Gesamtes sich nachher immer ähnlicher wird in der Bewertung und dass sie zu Anfang eben nicht ähnlich ist und dass das eine Stärkung des Teams eben genau das ist, dass Leute eine gleichere Auffassung davon haben, wie man quasi offen mit Dingen umgeht. Genau. Ja. Und dass man auch die Erfahrung macht, okay, wenn ich einen Fehler mache, ich werde jetzt nicht verurteilt dafür, sondern es gehört dazu. Also nicht jetzt einen bewussten Fehler, weil bei den Übungen macht man auch nicht mit Absicht die Fehler, ne? So, sondern dass man sagt, okay, es ist entweder die Geschwindigkeit oder es ist der Prozess. Und dass man sagt, okay, es ist jetzt praktisch Teil des Prozesses. Es ist jetzt kein Drama oder es ist jetzt nicht etwas, was tatsächlich mich komplett hindert oder mich dazu bringt, zu verharren oder mich zu verteidigen. Ne? Sondern es ist dieser berühmte Flow, die jetzt sehr modern geworden ist, wir bleiben im Flow oder we will adjust in flow, also wir werden uns anpassen, während wir gehen. Ne? Und das ist gerade für solche Kontexte, in denen viel Agilität gefordert ist, auch sehr nützlich, also das zu üben und zu probieren. Genau, das ist auch eine interessante Geschichte, finde ich, bei diesen Spielen, dass man merkt, bei den ersten Fehlern stoppt das ganze Team erst noch und später merkt man erst, dass man mit dem Fehler nicht stoppen muss. Das ist kein, es kann trotzdem weitergehen. Man kann von dem Punkt des Fehlers weitergehen, man kann den Fehler auch überspringen und da weitergehen. Es gibt verschiedene Optionen und einfach dieses dass eine Dynamik trotzdem erhalten bleibt, ist was, was man erfahren muss. Das kann man, das glaubt man sonst einfach vorher gar nicht. Nein, also und insbesondere, dass man tatsächlich so einen Moment hat, wo man sogar selber merkt, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, da braucht man jetzt nicht das Feedback der Gruppe. Da sagt man, okay, und dann läuft man selber um den Kreis herum bei dieser Übung. Aber das ist auch dasselbe, wie du es sagst, dass man nicht sagt, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt stoppen wir das Spiel und wir diskutieren dann lange, warum das passiert ist und wieso es passieren durfte, konnte und so weiter. Na, das ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, okay, man macht die Erfahrung, es geht weiter und auch andere machen diese Fehler und ich akzeptiere die auch und mache den Prozess möglich, dass es weitergeht. Na? In deinen Kursen zielst du ja auch ein bisschen darauf ab, so eine neue Führungskultur zu schaffen und das spielt ja da so ein bisschen rein. Wie schafft man denn das, in so eine Gruppe hineinzubekommen, so als Führungsmensch? Also es ist tatsächlich interessant, weil viele Führungskräfte haben ja einfach den Ansatz, okay, ich muss alles unter Kontrolle haben und im Hochstatus bleiben. Na? Und ich habe meine Ansagen, ich habe meine Vorschriften und die Leute müssen froh sein, dass sie ihr Gehälter bekommen. Und eigentlich sollten sie alles erfüllen. Und jetzt auf deine Frage konkret zu antworten, es ist interessant, einfach erstmal die Leute erleben zu lassen, wenn ich andere supporte. Also wenn ich die unterstütze, ne? Wir haben auch dieses Prinzip beim Improvisationstheater, to be a hero or let others look good, also um Held zu sein, lass andere erstrahlen oder unterstütze andere, lass sie gut aussehen, dass man erfährt, okay, wenn ich das in einer Szene mache mit meinem Spielpartner, dann kann er das Beste von sich geben, A, und B, die Szene wird schön. Ja. Und dann überlegt man sich, okay, was passiert, wenn ich tatsächlich meinen Mitarbeiter unterstütze? Wenn ich letztendlich nicht seine Arbeit mache, darum geht es nicht, sondern wenn ich zuhöre, auch ein Grundprinzip des Improvisationstheaters, zuhören und akzeptieren erstmal, weil sehr oft, wenn ich meinen Mitarbeiter zuhöre, sind die Lösungen der Probleme auch in dem, was er sagt. Wenn ich ihm Raum lasse, wenn ich seinen Angeboten Bedeutung schenke. Und letztendlich als Führungskraft, weil du fragst es ja, wie überzeugst du diese Leute, habe ich auch nur noch Vorteile, weil ich kriege Lösungen, die ich sonst selber ausdenken müsste, aus dem Mitarbeiter selber. A. B. Er gibt sein Bestes und arbeitet nicht nach Schema F oder Dienst nach Vorschrift, was auch sehr, sehr schlimm wäre dann, wenn jemand nur das Nötigste macht und geistig gar nicht dabei ist. Und letztendlich hat die Führungskraft somit wirklich auf gut Deutsch weniger Arbeit, mehr Input, mehr Kreativität und die Leute sind auch bereit, wenn sie richtig diese Freiräume haben, auch innovativ zu werden und die sogenannte extra Meile zu gehen. Na, und eine Führungskraft kann das nicht verlangen. Also man kann nicht in die Hände klatschen und sagen, geht die extra Meile, sondern es ist so, dass wenn jemand als Mitarbeiter sich gesehen fühlt, er hat Spielräume und er wird ernst genommen. Und das, was er praktisch erbringen möchte, da wird er unterstützt, ist er bereit, viel mehr zu geben. Ja, und es gibt ausreichende Fälle, da möchte ich auch jetzt nicht in viel Theorie reinsteigen, die tatsächlich das wissenschaftlich bewiesen worden ist, dass diese sogenannte Servant Leadership, also diese neue Art Führungskultur, die Mitarbeiter unterstützt und praktisch nicht nur so im Sinne von toll, du bist toll, sondern richtig unterstützt. Es gibt sogar ein Buch, Dare to Serve für Führungskräfte, erlaube dir tatsächlich Service zu erweisen. Dazu geführt hat, dass die Mitarbeiter sehr viel produktiver, bis zu 30-40% produktiver sind und dass die Unternehmen sehr interessante Turnarounds geschafft haben. Nur durch diesen neuen, es ist relativ neuen Führungsstil. Ja, das ist so, dass ich die Leute das erfahren lasse in einer Szene und in einer Kollaboration, wenn die Führungskraft eine untypische Rolle übernimmt, zwar nicht im Hochstatus, das ist die übliche oder die gewohnte Rolle, sondern einfach Support. Es gibt, das wissen wir beide, sehr viele Übungen oder sehr viele Techniken beim Improvisationstheater, wo man in verschiedenen Szenen Unterstützung leistet, wo man gar nicht so richtig im Vordergrund steht, ne, sondern in unterschiedlichen Nuancen Unterstützung leisten kann. Ne? Und dann sieht man, okay, ich bin nur Support, aber was macht das aus der Szene? Oder was macht das aus meinem Mitarbeiter oder aus meiner Firma? Und das ist der Punkt, wo Leute in der, also oder Führungskräfte, die das erfahren, beginnen umzudenken. Ja? Was habe ich denn davon, wenn ich diese Rolle wechsle? Also wenn ich, wie du sagtest, Kontrolle zum Teil abgebe, aber auch die Bedingungen schaffe, dass mein Mitarbeiter sich freier entfalten kann. Was passiert dann? Welche sind die Ergebnisse? Ja, ja, ich finde, das ist auch tatsächlich ganz spannend bei so Open Stages, wo wir Leute einladen, mit uns zu spielen, egal welche Vorerfahrungen sie beim Impro haben, manchmal sogar gar keine. Und Leuten, die gar keine Impro-Vorerfahrung haben, da ist es tatsächlich am einfachsten, sie zum Haupthelden oder zur Hauptheldin des einer Szene zu machen und nur ganz viel so beizutragen. Und man wird sehen, in kürzester Zeit sind die wirklich die Heldin oder der Held der Szene und es funktioniert, weil die einfach Unterstützung haben und das ist super. Also es ist toll zu sehen. Und hinterher merkt man erst, wie viel das denen dann bedeutet. Also dass es so ein herzöffnendes Thema ist. Und diese 30-40% Steigerung beim Erschaffen von Werten, das klingt wahnsinnig viel, kann ich aber, glaube ich, echt nachvollziehen. Denn mit Lust zu arbeiten ist ganz was anderes, als sich da nur durchzuquälen. Ja, absolut. Und manchmal sind es so kleine Sachen, die einen Mitarbeiter praktisch diesen Freiraum schaffen. Ja? Nur man muss den Raum, also dieses Listening, also dass man dem Mitarbeiter richtig zuhört und ihn einfach einen Kontext schafft, dass er authentisch ist. Ne? Weil wir kennen das nicht nur in der Industrie, grundsätzlich in unserer Arbeitswelt sind die wenigsten Mitarbeiter, die einfach so offen mit ihrem Führungskräften sprechen. Also sie überlegen sich mehrere Male, was sage ich und wie sage ich das und sage ich es überhaupt. Ja? Und wenn aber also ein Kontext geschaffen wird, wo authentisch, konstruktiv gesprochen wird, wo der Mitarbeiter tatsächlich ehrlich über Probleme, über Bedürfnisse spricht und die Führungskraft bedacht ist, das praktisch zu ermöglichen, natürlich in einem konstruktiven Rahmen, darum sprechen wir, dann ist der Mitarbeiter ganz anders befreit in seiner Kreativität, Innovation und seine Ideen. Und wie du selber sagst, das ist eine Frage, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht und gut ist, ich freue mich auf den Feierabend. Das ist eine andere Sache, wenn jemand sagt, auch jetzt habe ich diese Idee und das könnte ich auch machen und das können wir auch machen. Oder vielleicht, also das ist eine ganz andere. Und ich glaube, diese Atmosphäre, wie du sagtest, wenn jemand der Held ist, das finde ich wirklich hervorragend, dieses Beispiel, dann kann er auch andere anstecken. Also es entsteht eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Arbeitsklima. Also dieses Arbeitsklima ist jetzt nicht geprägt durch Konkurrenz, durch Mangeldenken, woran hapert es, also finde den Fehler, so nach dem Motto, sondern eher der Fokus ist konstruktiv. Wo sind die Ressourcen? Welche Variationen können wir einbauen, damit es geht? Ne? Also was können wir anders machen oder was können wir ausräumen? Also der Fokus ist ganz anders und wenn dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das kennen wir beide und die Impro-Leute sehr gut, wenn man auf die Bühne geht, hat man ein Gefühl, okay, wir machen eine Szene zusammen und wir setzen alles daran, dass die Szene gelingt. Na, also ich werde oft gefragt von Leuten, aber wie kannst du nach so einem langen Arbeitstag auf die Bühne springen und spielen? Ist das kein Stress für dich? Ich sage, nein, ist es nicht. Ich entspanne mich auf der Bühne, dann staunen viele Leute, die sagen, nein, das kann nicht sein. Ich sage, weil ich weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, ich werde unterstützt und ich kreiere mit anderen etwas gemeinsam. Es gibt keinen Mensch, der sagt, okay, jetzt sage ich etwas anderes, was Theodora absolut challengen wird und womit sie gar nicht gut umgehen kann, um zu glänzen. Und es würde kein Impro-Spieler machen, zumindest nicht bewusst. Ne? Ja, also zu Anfang bei meinen ersten Shows war ich auch wahnsinnig nervös und natürlich hat man da auch dann Stress dadurch. Das ist aber, das verschwindet halt immer mehr, weil man das Vertrauen hat, dass das einfach schon wird. Und zwar, weil das ganze Ensemble zusammenarbeitet. Das ist immer als Team, ist man auf der Bühne und es wird funktionieren. Und wenn man dieses Vertrauen hat, dann ist es auch relativ einfach, sich zu entspannen. Ganz genau. Also wir hatten neulich eine Übung, in der ich eigentlich die Übung ist ganz einfach. Die Leute fangen an zu gehen und ich habe so Zahlen angesagt, wie viele Leute also gemeinsam gehen müssten und sie dürften auch stoppen und andere fingen an zu gehen. Und einfach dieses Gefühl zu haben, okay, ob ich stoppe oder gehe, es wird gegangen. Das heißt, es gibt Leute, die achtsam sind und übernehmen oder ich bin achtsam und übernehme. Und das ist ein sehr interessantes Gefühl, tatsächlich zu erfahren, egal wie ich reagiere, der Prozess stoppt nicht. Ich schultere das nicht alleine. Ja, und das ist das, was du auch gesagt hast, praktisch am Anfang, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat, denkt man als Impro-Darsteller, okay, ich muss ganz genau gucken und wissen, was ich sage und wie ich das sage, weil ich schultere das Ganze. Aber mit der Zeit macht man diese Erfahrung und das macht man auch außerhalb des Theaters, die Erfahrung in diesen Kursen für angewandte Improvisation. Einfach, ich werde unterstützt. Und der Prozess läuft auch, wenn ich jetzt nicht 100% perfekt bin. Ja. Weil du gerade Kurse sagtest, du bietest auch Kurse an, wo man diese Grundprinzipien mal erspüren kann, richtig? Ja, ganz genau. Also ich hatte bereits im letzten Jahr einen Kurs in angewandter Improvisation und jetzt in diesem Jahr gibt es einen weiteren Kurs, der praktisch im April am 18.04. startet. Da sind 6 Dienstage und immer abends 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und dieser Kurs heißt sogar Improvisation und Identität, weil letztendlich also Improvisationstheater und die Grundprinzipien uns helfen, erstmal uns an andere Identitäten oder an andere Möglichkeiten heranzuwagen. Also dieser Kurs ist immer dienstags am Abend und findet statt in der Praxis Worte und Taten. Das ist eine sehr schöne Praxis in Zehlendorf, Herbergerweg 10, 14167 Berlin-Zehlendorf. Das ist ein Katzensprung vom S-Bahnhof Zehlendorf. Genau, das ist der Kurs, der jetzt kommt. Und es gibt aber auch Wochenendkurse für Leute, die sagen, Mensch, das habe ich noch nie gemacht und ich weiß nicht, was es ist, aber ich will was Neues ausprobieren und ein bisschen Spontanität üben, Vertrauen, Offenheit für Unbekanntes und meine Risikobereitschaft steigern. Da sind 2 Sonntage, 26.03. und 30.04. 13 bis 17 Uhr, also am Sonntag, eine sehr angenehme Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt ich schnuppere mal und gönne mir einen kompakten Kurs. Mhm. Genau. Ja. Und ansonsten wird es aber bei dir im Grunde immer eingestreut, wenn du Coachings hast und das mal passt. Oder nimmst du dir das extra vor, dass du heute dann so eine Session mit denen machst oder wie? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Letztendlich, ich muss gestehen, das nehme ich mir nicht extra vor, tatsächlich, weil ich wenn ich jetzt im Coaching bin, für mich ist es wichtig zu schauen, okay, was ist da tatsächlich die beste Methode, weil ich bin wie beim Impro, auch als Coach sage ich, der Methode ist es egal, ob sie genutzt wird oder nicht. Es muss der Szene oder in diesem Sinne dem Coachee und der Situation dienen. Und das ist auch eigentlich eine Impro-Einstellung eher, dass ich sage, okay, es ist jetzt egal, ob ich meine Idee durchdrücke oder nicht. Die Frage ist, ob sie der Szene dient. Marco, deiner Frage zu antworten, dann, das nehme ich mir nicht vor, aber manchmal ergibt sich im Prozess etwas, wo ich sage, okay, jetzt ist das passend. Und umgekehrt, es ist mir schon passiert, dass eine Impro-Methode nicht so richtig gepasst hat. Ne? Und da muss man auch innerlich frei sein als Coach und als Profi zu sagen, dann lasse ich das los und wende was anderes. Ne? Es ist sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Gruppen. Bei manchen Gruppen funktioniert eine Methode perfekt. Bei anderen merkt man, oh, okay, das ist jetzt nicht so die richtige Methode für diesen Fall. Und es ist immer gut, über verschiedene Übungen zu verfügen, weil manchmal ist es so, ich nehme eine Impro-Übung und wenn sie jetzt nicht passt, nehme ich eine andere Impro-Übung, die aber praktisch dieselbe Kompetenz trainiert. Ja. Und daher ist es immer gut und hilfreich, wenn man lange Impro macht, weil man kennt sehr viele Übungen und man weiß, okay, diese Übung habe ich selber erfahren. Ich mache nie was mit meinen Kunden oder mit Gruppen, was ich selber noch nicht erfahren habe. Ja. Weil für mich ist es sehr wichtig, dass ich selber weiß, okay, wie wirkt diese Übung? Was ist das, was einer damit trainieren kann? Und von daher ist es so, ich mache das tatsächlich professionell spontan, würde ich das sagen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht komplett spontan oder komplett volatil, nein. Aber ich habe meine innere Freiheit aus einem Range an Methoden. Ne? Mein Methodenkoffer ist relativ groß, wenn ich das ein bisschen unbescheiden sagen darf. Und daher ist es für mich so, ich bevorzuge die Methoden der angewandten Improvisation für bestimmte Themen. Das hat sich so aus der Erfahrung herauskristallisiert, zum Beispiel bei Themen Veränderung, ne? Blockaden oder Transformationen, beim Themen bezogen auf Resilienz. Ne? Das sind auch so Bereiche, in denen ich sehr, sehr oft die Grundprinzipien des Improvisationstheaters nutze, Methoden davon ableite oder selber manchmal Übungen kreiere, die sich davon ableiten und die zu der Situation passen. Und es gibt auch sehr viele Lebenskompetenzen, die diese Methoden begrüßen, ne, wie zum Beispiel Kooperation, Kreativität, Innovation, zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Also das bei solchen Themen bieten sich sehr oft die Methoden des Improvisationstheaters und haben sich als sehr erfolgreich erwiesen. Ne? Und letztendlich immer, wenn es notwendig ist, in einer Situation praktisch spontan zu reagieren, schnell zu reagieren, flexibel zu reagieren, dann nutze ich diese Methoden. Und das sind viele Situationen bei Kunden, auch in Gruppen. Ja, und gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir sprechen, oh, Transformation, Digitalisierung, schnelle Änderungen, VUCA-Welt, also wir müssen schnell reagieren, wir müssen uns anpassen, ne, diese Adaptivität trainieren, die wir sowieso angeboren haben, aber durch verschiedene Umstände und Prägungen ein bisschen verlieren während unserer Lebenszeit, also diese Adaptivität, dann sind die Methoden der angewandten Improvisation willkommen und sehr oft zu nutzen. Ne? Dann weiß ich, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass so eine Methode genutzt wird und dann überlege ich mir schon, was in Frage kommen könnte. Ne? So. So, die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Ich habe aber trotzdem noch eine vielleicht letzte Frage. Und zwar, wenn du dann so ein Coaching oder Training gehalten hast, bekommst du irgendwann auch mal ein Feedback, wie das gewirkt hat? Weil manchmal ist ja die Wirkung auch zeitverzögert, dass erst irgendwann später die Erkenntnisse wirklich zum Tragen kommt. Passiert es? Gibt es da irgendwie so Rückkanäle? Was hat dich besonders erfreut bei sowas? Naja, es gibt tatsächlich interessante Rückmeldungen. Denn am Anfang, du hast recht, fragt man sich als Coach, okay, also wie wirkt das oder lassen sich die Leute darauf ein? Und was mich am meisten freut, ist, wenn jemand sagt, ich empfehle einen Improkurs bei Theodora, weil man viel über sich gelernt hat oder lernen kann. Dass die Leute merken, okay, das hilft mir und das gibt mir Tools, tatsächlich anders zu sein. Oder Leute sagen, okay, es ist gut, sich zu überwinden, mutig zu sein, mutig zu agieren und einfach einen geschützten Raum zu erfahren, wo man trotzdem Fehler machen kann. Das ist sehr oft das Feedback und auch letztendlich, dass Leute sich als Schöpfer erfahren können, Marco, dass sie sagen, ich bin nicht einer Situation ausgeliefert, weil wenn ich meinen Fokus ändere, wenn ich sie akzeptiere, kann ich auch praktisch selber was erschaffen und kreieren. Und das sind auch so Feedbacks, die mich sehr, sehr freuen, wenn jemand das bemerkt, dass er anders reagiert, dass er freier ist. Und auch wenn jemand sagt, okay, jetzt mache ich auch Fehler, aber darüber kann ich schmunzeln und daraus lernen. Selbst das ist etwas, was mich begeistert. Mhm. Entwicklung, ja, finde ich auch, ist immer toll zu sehen. Gut, wir haben noch eine schnelle letzte Rubrik, nämlich der Ausblick. Gibt es denn Sachen, die du empfehlen kannst, die man demnächst irgendwo sehen oder machen kann? Ja, auf jeden Fall. Erstmal, es gibt dieses Jahr auch eine Konferenz der angewandten Improvisation in Kanada, in Vancouver, im Juli. Aber es gibt auch spannende Sachen aus der Welt des Improvisationstheaters. Zum Beispiel ein neues Showformat, The Marbles von Lee White, welches in der Brotfabrik freitags gespielt wird. Sitcom von Impro Embassy, das hatten wir am Anfang, ein Sitcom. Späti, also der Späti wird angesprochen in Berlin, da spielen Imber und Lee. Und Stichwort Imber Lori, sie bietet demnächst eigentlich ab September ein Masterclass Acting for Improvisers. Das ist eigentlich Schauspielkunst für Impro-Leute, also Impro-Darsteller. Also das ist offen, obwohl es im September anfängt. Am Wochenende ist es immer 11-mal am Wochenende. Und es gibt zwei Festivals, also Impro-Festivals internationaler Natur. Einmal Amsterdam vom 24.02. bis zum 4.03. und natürlich in Berlin vom 6. bis zum 12. März. Spannende Geschichte, da kommen Leute aus der ganzen Welt und da kann man sich tatsächlich vieles anschauen, nicht nur an Shows, sondern Workshops und auch Workshopleiter. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, also das Berliner Festival ist ja ganz toll. Bin ich auch über Jahre immer ein begeisterter Hingänger gewesen, weil die auch den Mut haben, sich Sachen zu trauen und Risiken einzugehen. Und dadurch sind wirklich spannende Produktionen da. Und Amsterdam ist halt auch eins dieser ganz alten Festivals und in dem Falle alt nicht negativ besetzt, sondern das wirklich mit ganz viel Historie. Ich glaube, das gibt es jetzt seit 30 Jahren und das hat die europäische Impro-Szene geprägt und prägt sie immer noch. Also da sind die Top-Leute da und es ist ganz fantastisch, wenn jemand also die Zeit hat, unbedingt hingehen. Ja, und dieser Schauspielkurs für Inbal Lori, der geht über ein Jahr und man muss sich aber bewerben dafür. Deswegen ist das jetzt tatsächlich schon ein Thema, denn sie guckt sich das an, wer da mit ist und wer mit auf die Reise geht, denn die Plätze sind begrenzt und sie ist halt eine fantastische Lehrerin. Gut, vielen Dank. Wir haben wirklich gar keine Zeit mehr weiter. Theodora, es war wahnsinnig spannend. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns zu diesem Thema austauschen konnten. Ja, und ich habe auch eine ganze Menge wieder gelernt. Deswegen auch hier kriegst du mein Feedback direkt. Das war toll. Dankeschön. Klasse. Ich freue mich. Okay, und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Bis dahin. Tschüss.